You are watching a master at work. Ich bin gewaltbereiter Halsabschneider, spalte deinen Skalp in zwei, eine halbe Line von mir und du liegst faltenreich im Altenheim. Der kalte Schweiß läuft, denn der Punchline Gott gibt dir Punches, solange bis an deinem Kopf Angstschweiß tropft. Und ich brauch nicht mit Toxic zu diskutieren, ey, ich nehm einfach Toxic mal mit zu mir. Kurz darauf steht, er hat nackte Toxic auf dem Strich und friert, und ich verdiene somit Geld durch Toxic wie Britney Spears. Ich brauche kein Lotto zu spielen und hab trotzdem etwa 1000 Lacoste-Krokodile in meinem Kleiderschrank. Du kleiner Mann, staunst, weil ich beim Fahren rauche wie Lokomotiven. Yo, ich poppe deine Ex-Wife, Doggy ist dein Bett, weil ich grad Bock hab. Yo, ich droppe meine Tech, nein, du schießt ja eigentlich auf Backpack-Rap, aber hörst mein Tape und findest die Doppelreime echt geil. Yo, ich komm mit meinem Zweitwagen zum Formel-1-Rennen, Bitch, und fahr am Hockenheimring Bestzeit. Und ich hab eine top-designte Website, yeah, www.kollege.de. Lade das Mixtape runter. Ey, yo, der Businessman mit Pumpgun wie 50 Cent und Young Buck. Junge, du weißt selbst, wer hier der Boss ist. Ey, ich hatte ein Verhältnis mit der Ritz-Hotel-Empfangsdame, aka der Mutter von Toxic.